Dies sind unsere aktuellen Themen. Musikschulwoche beginnt heute, Grippesaison in Nienburg und Steimke knackt die 75 Punkte. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Die Grippesaison in Nienburg fiel nach Angaben der Krankenkasse IKK Klassik schwer aus. Im Kreis wurden von Oktober 2015 bis Ende April 2016 genau 82 Influenza-Infektionen gemeldet. 2014-2015 habe es im gleichen Zeitraum 68 registrierte Fälle gegeben. Die tatsächliche Zahl der Grippeerkrankungen ist wahrscheinlich noch höher. Nicht jeder, der an Grippe erkrankt, geht zum Arzt und wird auf den Virus getestet, sagt Thomas Wichert von der IKK Klassik. Die Grippe ist in Niedersachsen für rund 70% aller Krankheiten zuständig. Heute beginnt die Musikschulwoche der Musikschule Nienburg. Diese findet bereits zum 5. Mal statt. Hier präsentieren Schüler bei zahlreichen Konzerten ihr Können. Ein Highlight soll die sogenannte Musikmeile am 4. Juni sein, wo rund 20 kleine Konzerte in den Nienburger Wallanlagen stattfinden. Mehr verrät Musikschulleiter Jörg Bentin. Die Musikschulwoche besteht in diesem Jahr aus drei Veranstaltungen, und zwar einem Schülerkonzert am 3. Juni im Schulzentrum in Hoja, 18 Uhr, und am 30. Mai, 19 Uhr, wird es ein Konzert geben in der Aula des Gymnasiums Stolzenau. Aber die zentrale Veranstaltung diesen Jahr wird ein öffentliches Konzert sein am 4. Juni in Nienburg, wo wir gern viele auch Interessierte einladen möchten zu diesem vielseitigen, abwechslungsreichen Angebot. Die Feuerwehr Nienburg ist am Samstag zu einem etwas anderen Einsatz in die Hans-Böckler-Straße gerufen worden. In einer Dachrinne war eine Katze eingeklemmt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte die Samtpfote sich selbst befreien und die Flucht ergreifen. Die Feuerwehr rückte unverrichteter Dinge wieder ein. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der SVBE Steimke gewinnt am letzten Spieltag der Fußballbezirksliga mit 1:0 gegen Drakenburg. Mit insgesamt 75 Punkten stellen die Steimker die Meister vergangener Jahre damit deutlich in den Schatten. Ein kleines Beispiel: die vergangene Saison beendete Spitzenreiter Wetschen mit 65, also 10 Punkten weniger. Neben den Punkten gelingt dem SVM-Trainer Ralf Schüppling zudem die Wiedergutmachung für das verlorene Hinspiel in Drakenburg im April. Wir sind zufrieden, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Darum ging es uns ja, um diese wirklich, ich kann es langsam hören, aber ist so 75 Punkte Marke zu erreichen, haben wir geschafft, und die Feier hat natürlich dann noch mehr Spaß gemacht. Mit 13 Zählern weniger beendet der SV Heiligenfelde als Zweiter die Saison und geht in die Aufstiegsrelegation. Maglohe verabschiedet sich mit einer 4:5 Heimpleite gegen Sudweier aus der Bezirksliga und steigt als Tabellenvorletzter nach nur einem Jahr zurück in die Kreisliga ab. Uchte steht auf Platz 5, auf 7 folgt die SG Hoja, die das Derby in Landesbergen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Neunter ist der TuS Drakenburg und der Landesberger SV bleibt als Elfter ein weiteres Jahr Bezirksligist. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.